HR2 Kultur. Archivschätze. Willkommen mit Christiane Kreiner. Heute schauen wir in die 1950er Jahre. Wir hören in eine Diskussion, die sehr aktuell klingt. Denn in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg waren Millionen Menschen auf der Flucht. 14 Millionen Angehörige deutscher Minderheiten ohne deutsche Staatsangehörigkeit flohen aus Ost- und Südeuropa in Richtung Westen. Für die junge Bundesrepublik ein großes Thema. Auch damals stellte sich die Frage der Integration. Im Hessischen Rundfunk gab es zu dieser Zeit eine populäre öffentliche Diskussionsreihe. Im April 1950 wurden politische Fragen im Umgang mit den Geflüchteten diskutiert, gemeinsam mit dem Publikum im Saal, mit Politikern und Experten. Position bezogen der SPD-Abgeordnete Hermann Louis Prill und Friedrich Schäfer, Staatskommissar für Umsiedlung in Württemberg-Hohenzollern. Die Diskussion eröffnete damals Günther Hünecke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir uns heute darüber unterhalten wollen, ob die Westdeutsche Bundesrepublik weiter wie bisher bedrängten Menschen Asyl gewähren kann, oder vielleicht besser, ob sie es aus den verschiedensten Gründen heraus tun sollte und tun muss, dann dürften wir uns wohl alle darüber im Klaren sein, dass wir mit diesem Thema eines der wichtigsten und brennendsten Probleme überhaupt angreifen. Die Flüchtlingsfrage, die Not von fast einem Dutzend Millionen Heimatvertriebenen, stellt eine der drückendsten Hypotheken dar, die das verkleinerte Deutschland aufgrund der Beschlüsse von Jalta und Potsdam übernehmen musste. Aber nicht genug damit, bevor das Ende dieser ungeheuren Völkerwanderung abzusehen ist und bevor wir den Menschen, die wir aufgenommen haben, eine wirkliche Bleibe schaffen konnten, setzte ein neuer Strom ein. Der Zug der Ostzonenflüchtlinge nach dem Westen. Man schätzt die Zahl derer, die bis heute legal oder illegal die Zonengrenzen überschritten, auf 1,5 bis 2 Millionen. Und hier beginnt nun das eigentliche Problem, und es hat gar keinen Zweck, eine Vogel-Strauß-Politik zu betreiben, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob wir alle diese Flüchtlinge unbesehen in das Bundesgebiet hereinlassen sollen oder nicht. Sie sind da, sie kommen und sie werden kommen, mit und ohne Notaufnahmegesetz. Die Konsequenzen, die hieraus entstehen, scheinen uns in ein auswegloses Dilemma zu bringen. Und wie wir uns in dieser Situation zu verhalten haben, darüber wollen wir jetzt sprechen. Und damit eröffne ich die 31. öffentliche Diskussion und darf im Namen des Intendanten die beiden Referenten, Herrn Dr. Hermann Prill, Mitglied des Bundestages, und Herrn Dr. Friedrich Schäfer, Staatskommissar für die Umsiedlung in Württemberg-Hohenzollern, in dem kleinsten Land der Bundesrepublik, auf das Herzlichste begrüßen. Als Erstem erteile ich Herrn Dr. Prill das Wort. Meine Damen und Herren, Herr Dr. Hünecke hat eben die Fragestellung schon etwas korrigiert, indem er einfügte, beziehungsweise ob wir können. Es hängt ja gar nicht von unserem freien Willen ab, ob wir Flüchtlinge aufnehmen wollen oder nicht. Und infolgedessen müsste die Frage nach meinem Empfinden richtiger lauten: Was haben wir zu tun, wenn der Flüchtlingsstrom anhält? Ich sehe zwei Probleme. Das erste ist das Problem, was soll mit den Menschen geschehen, die etwa 400 bis 450.000 an Zahl jetzt noch östlich der Oder-Neiße-Linie leben, die uns seit beinahe einem Jahre angekündigt sind. Am 5. August vorigen Jahres hielt der schweizerische Minister von Jänner vor der Ministerpräsidentenkonferenz in Wiesbaden über diesen Komplex bereits einen Vortrag, teilte mit, dass das Internationale Rote Kreuz einen Plan für die Umsiedlung dieser etwa 450.000 Menschen ausgearbeitet habe, bereitete die Länderregierungen auf die Aufgabe vor. Vor wenigen Monaten wurde uns mitgeteilt, dass die Mission des Internationalen Roten Kreuzes aus Warschau ausgewiesen worden ist, dass alle Arbeiten eingestellt werden mussten und dass wir im Augenblick, abgesehen von den tragischen Ereignissen an der sowjetisch-britischen Demarkationslinie, völlig im Ungewissen sind. Das ist die eine Aufgabe. Und die zweite Aufgabe ist die Frage, was soll mit den Menschen werden, die täglich aus dem sowjetischen Besatzungsgebiet zu uns herüberkommen. Sie wissen, dass die Meinungen da sehr verschieden sind. Die einen sagen, so wie es der Gesetzesbeschluss des Bundestags ist, es sollen nur diejenigen aufgenommen werden, die, wenn ich mich mal strafrechtlich ausdrücken darf, unter gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben weggehen mussten. Und eine andere Meinung ist, es müssen alle irgendwie aufgenommen werden, die nicht erkennbar kriminelle Elemente sind. Bei dem zweiten Komplex, meine Damen und Herren, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es sich in erster Linie um ein politisches Problem handelt. Und wir können die bis in die tiefsten Tiefen der menschlichen Seele gehenden Probleme nicht richtig erfassen, wenn wir uns nicht die Geschichte aller Emigration, die es ja nun in Europa in einem Zeitraum von 300 Jahren gegeben hat, vergegenwärtigen. Ich denke da insbesondere, um ein einziges Beispiel herauszugreifen, an die Geschichte der polnischen Emigrationen seit den Teilungen Polens, die das ganze 19. Jahrhundert hindurchgegangen sind und bestimmt auf die innere Politik in England und in den Vereinigten Staaten gewirkt haben. Diese Geschichte sagt uns, dass in diktatorisch regierten Ländern, verursacht durch die innere Politik dieser Länder, immer wieder Wellen bestimmter Flüchtlinge erzeugt werden. Denken Sie an das, was wir an russischen Flüchtlingen seit dem Jahre 1917 erlebt haben. Da kam zunächst eine große Welle sogenannter Weißrussen. Die zweite Welle war die Welle der Sozialrevolutionären der Menschewiki, die man nach der Beendigung des Bürgerkriegs im Jahre 1920 nicht mehr brauchte und die zu uns gekommen sind in den Jahren 1921, 22. Die dritte Welle war die erste Welle bolschewistischer Emigranten, die mit dem Botschaftsrat Bessedowski Ende der 20er Jahre 1929 begann. Die dritte Welle waren die Trotzkisten, die Mitte der 30er Jahre kamen. Und was von den sogenannten DPs heute zurückgeblieben ist, ist ja in Wirklichkeit auch eine Emigration. Ich will nicht charakterisieren, was wir bisher an solchen Wellen aus dem sowjetischen Besatzungsgebiet erhalten haben. Aber bis zum 15. Oktober dieses Jahres, bis zu dem Tag, an dem die Einheitsliste der Nationalen Front da drüben gewählt werden soll, werden wir wahrscheinlich eine ganz bestimmte Kategorie von Menschen erhalten. Nicht so sehr politisch Verfolgte, als diejenigen, die in das Staatsgefüge nicht hineinpassen und deshalb als, ich gebrauche den bolschewistischen Ausdruck, zum Beispiel Intelligenzia vernichtet werden sollen. Deshalb bin ich der Auffassung, das ist in der ersten Linie eine politische Aufgabe, also eine Aufgabe der großen Politik in Bezug auf die Sowjetzone, die so gemacht werden muss, dass die Sowjetzone nicht gänzlich von demokratischen Elementen entvölkert wird. Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen, Herr Dr. Brill, und darf nun Herrn Dr. Schäfer bitten, seinen Standpunkt darzulegen. Meine Damen und Herren, der Abgrenzung der Fragenkomplexe wie sie eben Herr Dr. Brill dargestellt hat, will ich mich anschließen. Es handelt sich also um die zwei Fragen, inwieweit wir noch aus den Gebieten östlich oder Neiße Flüchtlinge aufnehmen können und die im Augenblick politisch wichtigere Frage, inwieweit wir aus der Ostzone Flüchtlinge aufnehmen sollen und können. Zunächst zur ersten Frage. Sie wissen alle, dass durch das Potsdamer Abkommen die Länder Polen, Tschechoslowakei und Ungarn das Recht bekommen haben, die Deutschen, und zwar ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit, die in den Gebieten, die im Potsdamer Abkommen bezeichnet sind, auszuweisen. Diese Ausweisungsaktionen wurden im Jahr 1947 durch die Alliierten abgestoppt. Aus der Tatsache nun, dass einige hunderttausend Deutsche noch in diesen Gebieten wohnten, wurde von vielen Kreisen die Hoffnung geschöpft, dass eine eventuelle Rücksiedlung möglich wäre. Die Bundesregierung hat in ihrer ersten Regierungserklärung den Anspruch auf die Gebiete östlich oder Neiße mit allem Nachdruck aufrechterhalten. Die Regierung, die sich in der Ostzone gebildet hat, hat die Oder-Neiße-Linie als endgültig anerkannt. Als Folgerung dieser Anerkennung musste nun die Regierung der Ostzone in einem Abkommen die Verpflichtung übernehmen, diese einige hunderttausend Deutsche zu übernehmen. Gleichzeitig lief eine Aktion vom Bundesgebiet aus, nämlich diejenigen Familien, die während der Ausweisung getrennt wurden, wieder zusammenzuführen. Die unter dem Namen Operation Link bekannte Aktion. Es handelt sich um die Überführung von 25.000 Deutschen aus Polen und 20.000 Deutschen aus der Tschechoslowakei. Das Anlaufen dieser Aktion wurde nun dazu benutzt, um diese Gesamtausweisung in der Weise durchzuführen, dass die ganzen Transporte in die westliche Besatzungszone in das Gebiet der Bundesrepublik kommen sollten. Im Augenblick ist diese Frage nicht mehr so aktuell. Nach den bis jetzt gesammelten Erfahrungen werden wir die Leute, die zunächst mit der Operation Link kommen, ohne dies aufnehmen können. Und ich glaube, dass wir über diese Frage uns nicht groß zu unterhalten brauchen. Ich bin der Ansicht, dass diejenigen Deutschen, die nun 4 und 5 Jahre die besondere Knebelung und die besondere Knechtung in Polen und der Tschechoslowakei erdulden mussten, nicht dadurch noch bestraft werden, dass ihnen ein Zwangsaufenthalt in der Sowjetzone vorgeschrieben wird. Wenn diese Leute 1946 oder 1947 in die Gebiete, die zur Aufnahme für die Ausgewiesenen aus Polen bereits gekommen wären, das ist insbesondere die britische Zone, dann wäre die Diskussion ohne dies überflüssig. Nun ist erste Aufgabe jeder Regierung, sich um ihre Angehörigen zu kümmern. Ich bin deshalb der Ansicht, dass wir Mittel und Wege finden werden und müssen, diejenigen Deutschen, die östlich oder Neiße heute noch sind und ausgewiesen werden, aufzunehmen. Schwieriger ist die Frage zu beurteilen der Ostzonenflüchtlinge. Es sind vielseitige Gesichtspunkte, die die Entscheidung dieser Frage schwer machen. Schon allein aus der Tatsache, dass der Bundestag einen Gesetzentwurf, der von der SPD-Fraktion eingebracht war, vollkommen umgestellt hat, das Gesetz beschlossen hat, der Bundesrat seinerseits nicht zugestimmt hat, mögen Sie ersehen, wie schwierig die Fragestellung ist und dass die Für und Wider sehr gewissenhaft gegeneinander abgewogen werden müssen. Ich glaube, es hat noch nie einen Zweifel darüber gegeben, dass wir all denjenigen, die in der Ostzone durch Bekundung ihrer politischen Ansicht eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben erleiden, aufnehmen. Aber Die Überprüfungskommissionen sind sich alle darin einig, dass die Zahl der politischen Flüchtlinge kleiner ist als die Zahl der anderen Personen, die die Demarkationslinie überschreiten. Es entspricht durchaus der Taktik der Sowjets, diejenigen Personen, die einen inneren Widerstand gegen ein System bilden, auszuweisen, ihnen den Aufenthalt unmöglich zu machen. Wenn wir nun jeden nicht nur aufnehmen, sondern geradezu auffordern, aufgrund seiner ihm inwohnenden politischen Überzeugung die Ostzone zu verlassen und hierher zu kommen, so ergeben sich sehr wesentliche politische, wirtschaftliche, arbeitsmarktpolitische und ernährungspolitische Fragen. Allein aus der Zahl, die Herr Dr. Hünnecke schon nannte, 1,5 Millionen Personen aus der Ostzone aufgenommen zu haben, in Gegenüberstellung mit der gegenwärtigen Zahl der Arbeitslosen, sehen Sie, welche Auswirkungen diese Frage hat. Wir müssen uns darüber klar sein, dass unter diesen Millionen auch Vortrupps eingeschaltet werden, deren Aufgaben wir nicht kontrollieren. Ich bin der Ansicht, dass der Ostzonenbevölkerung eine außerordentliche Aufgabe zugefallen ist, indem sie durch inneren Widerstand das System nicht zur vollen Auswirkung kommen lassen darf. Ich bin daher der Ansicht, dass wir nicht unbesehen und nicht wahllos jeden übernehmen dürfen, denn die Übernahme einer so großen Zahl hat notgedrungen, dieses Ja hat notgedrungen ein absolutes Nein gegenüber den Heimatvertriebenen, die bereits bei uns ansässig sind, zur Folge. Alle maßgeblichen Stellen sind sich darin einig, dass die 8 Millionen Flüchtlinge, die im Bundesgebiet erst in Jahren eingegliedert werden können, diese Zahl nun zu vergrößern in einem Maße, dass wir mit der wirtschaftlichen Entwicklung nicht Schritt halten können, würde bedeuten, dass wir dem Einzelnen vielleicht zunächst einen Vorteil bieten, dass wir aber im gesamtdeutschen Interesse wesentliche Einbußen erleiden und gleichzeitig die Gesamtentwicklung und Konsolidierung der Bundesrepublik so wesentlich belasten, dass eine gesamtdeutsche Regelung für die Zukunft gefährdet ist. Auch Ihnen, Herr Dr. Schäfer, darf ich für die ausführliche und präzise Darlegung Ihres Standpunktes und damit wahrscheinlich auch des Standpunktes der Flüchtlingsverwaltung danken. Und nachdem wir so das Für und Wider der Ansichten kennengelernt haben, darf ich bitten, zu den Ausführungen der Referenten Stellung zu nehmen. Wilhelm Voller, Landrat von Hanausch. Darf ich an die verehrten Herren Referenten die Frage stellen, und zwar die Frage der Praxis: Wie denkt man sich in den Landgemeinden und in den Kreisen und auch in den zerbombten Städten, die ja ebenfalls teilnehmen werden, an der Unterbringung dieser noch aufzunehmenden Menschen, die tatsächliche praktische Unterbringung, zumal wir selbst mit dem Problem, das uns im Augenblick aufgetragen ist, einfach noch nicht fertig geworden sind? Wir haben also diese Menschen aufgenommen, zum Teil sehr schlecht untergebracht, und nun wird uns dieses Damoklesschwert wieder präsentiert. Wir wissen nicht, mit den Dingen fertig zu werden. Das, was uns also hinterlassen wurde von dem vergangenen Reich, ist eine komplette Katastrophe. Und die Aufnahme der Menschen soll für uns natürlich nach wie vor die heiligste Pflicht sein. Ich möchte bitten, dass die anderen Referenten auf die Frage der praktischen Unterbringung in den Gemeinden noch einmal eingehen. Bitte. Dr. Czermak, Rechtsanwalt in Büdingen. In der Tschechoslowakei sitzen noch Tausende von Menschen, die ohne strafbaren und kriminellen Tatbestand nur aus politischen Motiven von den dortigen Volksgerichten zu hohen Strafen verurteilt wurden. Es sind auch noch Tausende drüben, die Zwangsarbeit leisten müssen. Ihre Familien sitzen jetzt bereits für 5 Jahre hier in Westdeutschland und müssen in größter Not und im Elend leben. Es soll nicht gesagt werden, dass für diese Menschen hier in Westdeutschland kein Platz wäre. Es sind hier noch genügend andere Menschen, die nicht hierher gehören, deren Ausweisung aus der Heimat und deren Unmöglichkeit einer Rückkehr in ihre Heimat nicht auf politischem Gebiet, sondern auf kriminellen und asozialen Gebiet liegt. Diese Menschen sollten möglichst rasch, wie der amtliche Ausdruck lautet, aus Westdeutschland durchgeschleust werden. In andere Länder, wo für sie mehr Platz und Raum wäre. Ich bin überzeugt, dass ich im Namen von tausenden Eltern, Frauen und Kindern spreche, wenn ich bitte, dass endlich einmal diese Familienernährer, die noch zwangsweise drüben, jenseits des Eisernen Vorhangs sitzen, möglichst bald mit ihren Familien hier vereinigt werden. Im Süddeutschen Länderrat haben wir ein juristisches Referat eingerichtet gehabt, das die Aufgabe hatte, Verteidigungshilfe für im feindlichen Gewahrsam zurückgehaltene Personen einzurichten. Heute existiert im Bundesjustizministerium eine ganze Abteilung. Der Auswärtige Ausschuss des Bundestages hat sich mit dieser Frage befasst. Wir haben dabei festgestellt, dass die Informationen, die uns zur Verfügung stehen, nicht ausreichen, um alle Verhältnisse zu beurteilen. Die von Herrn Dr. Czermak genannten Personen bilden gegenüber den Kollektivverurteilungen in Frankreich und in der Sowjetunion sowie in den sowjetischen Satellitenstaaten eine ganz besondere Kategorie. Der Auswärtige Ausschuss hat einen Unterausschuss gebildet und ich selbst, meine Damen und Herren, bin der Berichterstatter dieses Ausschusses. Wir sind heute so weit, dass wir zunächst einmal den vor französischen Kriegsgerichten Angeklagten, das sind etwa 1500 Personen, und denjenigen, die sich noch immer im Gewahrsam der französischen Militärpolizei befinden, ohne dass eine Voruntersuchung eingeleitet worden ist, eine Rechtshilfe durch französische Juristen gewähren können. Wir plagen uns mit dem Problem, was wir für diejenigen tun können, die in Jugoslawien zurückgehalten sind, und hoffen, dass in Verbindung mit Handelsvertragsverhandlungen diese Frage im Sinne der Repatriierung gelöst werden könnte. Hinsichtlich der Personen, die sich in der Sowjetunion und in sowjetischen Satellitenstaaten befinden, meine Damen und Herren, stehen wir vorläufig nicht nur vor einem eisernen Vorhang, sondern vor einer eisernen Wand. Und all die Diplomaten, die uns bisher beraten konnten, konnten uns nur sagen, eine Hilfe für die Menschen zu bringen, ist von den puren Zufällen der jetzigen Heimsendung abgesehen, wahrscheinlich nur mit der orientalischen Methode des Loskaufes möglich. Sie dürfen also versichert sein, dass wir dieses Problem kennen und dass wir alles unternehmen werden, um diesen Personen die Repatriierung oder die Überführung nach Deutschland zu ermöglichen. Wenn Sie mit den kriminellen und asozialen Elementen die DPs im Auge gehabt haben, so muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass uns dieser Komplex durch das Besatzungsstatut völlig entzogen ist. Dafür ist allein die alliierte Hohe Kommission zuständig. Welcher Druck insbesondere von den deutschen Landesregierungen ausgeübt worden ist, um die Bis in diejenigen Länder zu bringen, die sie sich selbst als Daueraufenthalt erwählt haben, dürfte wohl auch in diesem Kreise bekannt sein. Bitte, Herr Dr. Schäfer. Darf ich Ihnen noch sagen, dass nach einem Bericht des Internationalen Roten Kreuzes die tschechische Regierung sich im Laufe des letzten Jahres bereit erklärt haben soll, diejenigen Deutschen, die als politische Verbrecher verurteilt wurden, und wir wissen ja, dass in der Tschechoslowakei es schon reichte, Parteigenosse gewesen zu sein, um 5 oder 10 Jahre schweren Kerkers zu bekommen, diese sofort freizulassen, wenn die zuständigen deutschen Stellen sie übernehmen. Eine Einigung und eine endgültige Ingangsetzung dieser Aktion kam durch die von Herrn Dr. Brill vorhin erwähnte Ausweisung des Internationalen Roten Kreuzes nicht zustande. Ich glaube aber, dass wir trotzdem über die gegenwärtig laufende, von mir schon vorhin erwähnte Operation Link an diese Leute herankommen und dass wir alles tun, die durch die Ausweisung getrennten Familien am Wohnsitz hier in westlichen Besatzungszonen zusammenzuführen. Zu den DPs möchte ich Sie aber doch auf etwas aufmerksam machen. Ich möchte davor warnen, in Bausch und Bogen diese Frage abzuurteilen. Lassen Sie sich nicht in die Fehler verführen, die wir der einheimischen Bevölkerung so oft vorwerfen, wenn Sie nach einigen Flüchtlingen die Gesamtzahl der Flüchtlinge beurteilen. Die Frage der DPs hat auch einen außenpolitischen, für uns außerordentlich wichtigen Charakter. Wenn ich von meinem Lande sagen darf, wir haben 1946 noch 40.000 DPs gehabt, heute sind es noch 9.000. Man muss wirklich anerkennen, dass mit Energie die Auswanderung betrieben wurde. Das werden Sie mir zugeben. Von diesen DPs, die nicht auswandern konnten, sind nun die Hälfte Alte und Kranke. Und man achtet im Ausland, insbesondere in Amerika, auch wieder genau darauf, inwieweit wir denen ein politisches Asylrecht gewähren. Aber ich glaube, Herr Landrat wartet noch auf eine Erwiderung seiner Frage. Herr Landrat, Sie unterstreichen an für sich die Argumente, die ich gebracht habe. Sie stehen in der Lage, dass Ihnen das Hessische Flüchtlingsamt Leute zuweist über den Regierungspräsidenten und dass an Ihnen und den Gemeindevorstehern die Aufgabe hinausgeht, diese Leute ordnungsgemäß unterzubringen, menschenwürdig unterzubringen und eigentlich die Lösung zu finden. Nun glaube ich, dass man aber trotzdem diese praktische Durchführung der Fragen nicht von vornherein in den Vordergrund schieben darf, insbesondere was die Familienzusammenführung derjenigen angeht, die östlich oder neuse kommen. Diese 45.000 zunächst verteilen sich ja auch auf das ganze Bundesgebiet, sodass die Gesamtbelastung nicht so groß ist und außerdem kommen sie ja zu ihren Familienangehörigen. Wichtiger aber ist schon die Frage, und Sie unterstützen damit meine Argumente, bei der Prüfung der Frage der Übernahme aus der Ostzone. Wir entlasten in gewissem Sinn die Ostzone von einer Aufgabe, die ihr obliegt, und belasten uns in einem Maße, dass wir die Aufgabe immer noch weniger aussichtsreich anfassen. Herr Dr. Brill, Sie wollten noch etwas auf die Ausführungen von Herrn Schäfer sagen. Ich glaube, die Frage von Herrn Landrat Voller war ganz allgemein und komplex gestellt. So lässt sie sich nicht beantworten. Man muss differenzieren. Meiner Meinung nach löst sich die Frage in das Entweder-Oder auf. Soll man Wohnungen bauen und dann die Arbeitsgelegenheit schaffen? Oder soll man die Menschen dahin bringen, wo Arbeitsgelegenheit ist? Das ist ja das große Problem von Schleswig-Holstein, nicht wahr? Sollen die Leute in Massen in Schleswig-Holstein bleiben? Und soll Schleswig-Holstein, damit die Leute Arbeit haben, industrialisiert werden? Oder sollen sie umgesiedelt werden dahin, wo industrielle Arbeitsgelegenheit vorhanden ist? Ich weiß, aber keine Wohnungen da sind. Ich weiß, dass das ungeheuer schwierig ist. Und soweit ich die Dinge vom Standpunkt des Bundestages überblicke, muss ich sagen, dass eine Antwort bisher nicht gefunden wurde. Wir haben aber in der allernächsten Nähe von Frankfurt einen Vorgang, der vielleicht in die richtige Richtung weist. das Opelwerk in Rüsselsheim, das heute etwa 11.000 Menschen beschäftigt, will die Zahl seiner Arbeiter ausdehnen auf etwa 25.000. Zu diesem Zwecke sollen in Rüsselsheim, wenn ich richtig informiert bin, 650 Häuser gebaut werden. Der Landkreis Groß-Gerau soll zum Teil völlig neue Siedlungen erhalten. Ich glaube, dass das die richtige Tendenz für die Lösung ist. Wobei ich mir darüber im Klaren bin, dass man ohne bestimmte Grundsätze in der Wirtschaftspolitik die Sache natürlich überhaupt nicht machen kann. Landrat Janssen, Schlüchtern. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass man dieses Problem doch nicht nur von der geschichtlichen oder von der wissenschaftlichen Seite her lösen kann und betrachten darf. Es unterliegt gar keinem Zweifel, dass es uns bisher trotz großer Anstrengungen nicht entfernt gelungen ist, die Flüchtlingsfrage befriedigend zu lösen. Wir mühen uns verzweifelt darum, in diesen Dingen weiterzukommen. Wir schöpfen aber alles in ein Fass ohne Boden, wenn wir nicht in irgendeiner Form einmal zu einem Stopp kommen. Ich weiß, dass das Herz von uns allen verlangt, auch den Menschen zu helfen, die noch jenseits des Eisernen Vorhangs oder drüben in der Tschechei, in Polen, in Drangsal und Not leben. Und es gibt auch für mich keine Frage darüber, dass die Familienväter zu ihren Familien zurück müssen. Müssen, um jeden Preis. Aber wir dürfen die Frage nicht nur sehen von denen aus, die noch zu uns wollen, sondern wir müssen die Frage auch sehen von denen aus, die schon hier sind und die ringen um eine Existenz, die zum Teil schon in der Verzweiflung stecken, keinen Ausweg mehr sehen. Und es ist witzlos und es ist geradezu Irrsinn, wenn man nun jede Hoffnung nehmen muss, weil wir meinetwegen jetzt ein Milliardenbauprogramm durchführen, um am Ende des Jahres weniger Wohnungen frei zu haben als vorher. Wir müssen doch die Situation mit aller Nüchternheit, und ich sage das im Bewusstsein des Ernstes, der dahinter steckt, etwa so sehen, wie es bei einem Schiffbruch ist. Unser Schiff Deutschland ist gescheitert und wir treiben in Rettungsbooten. In dem Boot sitzen 100 Menschen. Es geht bis an den Rand schon im Wasser. Steigen noch 5 zu den 100 dazu, dann müssen 105 Menschen untergehen. Und wir müssen diese 100 Menschen retten, weil nur dann, wenn wir in unserem freien Westdeutschland den Anschluss finden an die Zeit des wiedervereinten Deutschlands, weil nur dann, wenn wir über diese Krise lebend hinwegkommen, für unsere Brüder im Osten überhaupt eine Chance gegeben ist, wieder zur Freiheit zu kommen. Diese Probleme der Flüchtlinge kann nicht gelöst werden mit schönen Worten, aber auch nicht von Menschen, die weder Not noch Elend noch Sorgen noch Furchtbares erlebt haben. Dem Volke ist bekannt, dass nirgends so viel gelogen wird, als wie beim Rechtsanwalt, vor Gericht und vor der Wahl. Wir hören die schönen Worte, einer trage die Last des anderen. Wir haben alle den Krieg verloren. Die Lasten müssen gleichmäßig verteilt werden. Ja, wird die Bürokratie antworten. Wir haben doch einen Lastenausgleich. Bloß wo werden die Lasten ausgeglichen? Wir Besitzlosen merken nichts davon. Wir müssen vor allen Dingen diejenigen, die gerne nach den Osten wollen, austauschen mit denjenigen, die von Haus und Hof und von der Heimat vertrieben werden. Meinetwegen, wie bei der Währungsreform, 10 Reichsmark zu einer D-Mark. Wir wissen, dass der zweite Vorschlag nach Bundestagsabgeordneten Dr. Lorenz die übersetzte, aufgeblähte Bürokratie abbauen, und zwar von 20%, aber auch den Handel und die Industrie und die hohen Preise. Diese Arbeitslosen können dann umgeschult werden als Bauarbeiter. Uns haben sie auch umgeschult und haben uns von der Währungsreform erklärt, Arbeitslosigkeit gibt es in Deutschland keine. Bei diesen Trümmern, bei diesen Schutthaufen, wo kann es da eine Arbeitslosigkeit geben? Ich muss den dritten Vorschlag bringen. Sie gestatten mir es noch. Und zwar erinnere ich, nachdem wir so viele Gesetze haben, wo sich kein Gelehrter mehr rausfindet, aber die Gelehrten brauchen ja Arbeit, die wollen ja nicht arbeitslos werden, haben wir endlich mal ein Gesetz bekommen, und zwar in Hessen, das Mitbestimmungsrecht. Und von dieser Seite aus muss die Arbeitslosigkeit, muss die Demokratisierung der Wirtschaft durchgeführt werden, damit das Problem der Flüchtlinge, die wieder Arbeit und Brot haben wollen. Wir wollen keine Almosen von euch. Wir sind Menschen und haben das Recht, als Menschen zu leben. Wir sind es satt, mit schönen Worten abgespeist zu werden. Bitte, Herr Dr. Brehm. Meine Herren, aus der französischen Sprache ist mir bekannt, dass am meisten gelogen wird auf der Yacht und im Krieg. Ich glaube, die Erfahrung haben wir wohl alle gemacht. Weil wir sie gemacht haben, sitzen wir heute Abend hier. Was die Vorschläge, die eben vorgebracht worden sind, anbelangt, so möchte ich zu dem ersten, diejenigen, die nach dem Osten wollen, sie auch hinschicken, erklären. Ich habe schon in vielen Versammlungen kommunistischen Diskussionsrednern das Fahrgeld nach Eisenach angeboten. Ich bin es aber noch niemals losgeworden. Ich bezweifle deshalb, dass sich auch unter den weltanschaulichen Befürwortern des Sowjetsystems hier im Westen viele befinden, die nach dem Osten wollen, und sehe deshalb in diesem Vorschlag kein brauchbares Mittel. Was der Herr Loritz über die aufgeblähte Demokratie gesagt hat, ist mir unbekannt. Ich persönlich sehe keinen Zusammenhang zwischen einer angeblich aufgeblähten Demokratie und der Frage, die uns heute Abend beschäftigt. Und möchte nur sagen, dass nach meinem Dafürhalten die Demokratie in Deutschland noch viel zu kümmerlich ist, als dass man sich schon wieder Gedanken darüber machen sollte, wie man sie beschneiden könnte. Richtig. Das Mitbestimmungsrecht ist sicher für unsere Frage ein außerordentlich wichtiges Thema. Und ich kann dazu nur den Wunsch aussprechen, dass es viele Arbeiter und Angestellte in den Betriebsräten geben möge, die davon den richtigen Gebrauch machen können. So viel zu dem, was eben vorgebracht worden ist. Aber auch auf die Gefahr hin, jetzt zu sprechen, als ob ich mich in einer Landratskonferenz befände, glaube ich, auf die Ausführungen von Herrn Janssen einen grundsätzlichen Einwand erheben zu müssen. Herr Janssen hat gesagt, es hat alles keinen Zweck. Wir können sehr viele Wohnungen bauen und befinden uns doch in der Gefahr, dass am Ende weniger Wohnraum vorhanden ist als jetzt, wenn wir nicht endlich einen Stopp machen. Meine Damen und Herren, nach den Erfahrungen der Nazizeit müssen wir uns in der Flüchtlingsfrage überlegen, ob es nicht gewisse moralische Mindestforderungen gibt, die von uns zu erfüllen sind, kategorisch anzuerkennen und zu erfüllen sind. Was hat das ganze Gerede über die Menschenrechte, dass wir seit 1946 bei allen Verfassungsdebatten, in vielen Versammlungen und in allen Parlamenten gehört haben, für einen Sinn? wenn wir denjenigen, die für das nackte Existenzrecht bei uns betteln und deshalb aus der Sowjetzone herüberkommen, die kalte Schulter zeichnen. Ich weiß, dass es sehr schwer sein wird, alle Anforderungen zu erfüllen. Und die beiden Herren Landräte stimmen ja darin überein, dass man ohne einen bestimmten Plan tatsächlich nur ins Ungewisse hineinarbeitet. Aber wenn es das hessische Kabinett im Jahre 1947 einmal abgelehnt hat, auf das Ersuchen der Militärregierung hin, sogenannte Ostzonenflüchtlinge durch die Grenzpolizei zwangsweise in die Ostzone zurückzuschicken, weil niemand die Verantwortung dafür auf sich nehmen kann, vielleicht in 5 oder 10 Jahren wegen einer solchen Handlung einmal verurteilt zu werden. Dann, meine Damen und Herren, haben wir auch bei der Beratung des Notaufnahmegesetzes von dem niedersächsischen Flüchtlingsminister Alberts genau dieselbe Stellungnahme gehört, der uns gesagt hat, es wird sich in Niedersachsen kein Polizist finden, der einen Menschen, der aus der Sowjetzone kommt und der sich auf der Grenze auf die Erde legt und einfach sich weigert, weiterzugehen, nun aufhebt und hinüberwirft. Wir können, glaube ich, die Dinge nicht tragisch genug sehen. Und wenn wir sie so sehen, da hört alle Theorie auf. Und dann wird das, werden die Deklamation oder Deklarationen für oder gegen die Menschenrechte in unseren Verfassungen die allereinfachste und elementarste Wirklichkeit. Bitte, Herr Dr. Schäfer. Darf ich noch etwas sagen hierzu? Herr Landrat von Schlüchtern ist mit mir wahrscheinlich darin einig, dass noch nicht ganz 100, aber 98 im Boot sitzen und dass wir grundsätzlich bereit sind, den politischen Flüchtling aus der Ostzone, das ist der eine, aufzunehmen und keiner weigert sich, ihn aufzunehmen. Und dass wir den zweiten, den 100. auch aufnehmen, im Wege der Familienzusammenführung derjenigen, die östlich oder neiße kommen. Darüber sind wir, glaube ich, alle einig, ob ich den Herrn Landrat von Hanau oder den Herrn Landrat von Schlüchtern hier höre. Aber die Praxis der Ostzonenflüchtlinge sieht nun doch so aus. Wenn wir über den Senderias Berlin die westliche Zone, die Bundesrepublik, in leuchtenden Farben schildern und wenn wir gleichzeitig ein Gesetz machen, kommt herbei, kommt alle herbei, dann strömen sie herbei. Und die Praxis sieht jetzt schon so aus, nachdem der Bundestag das Gesetz einer beschränkten Zulassung beschlossen hat, dass statt 1.000 täglich 500 täglich kommen. Die Zahl der politischen Flüchtlinge aber nicht um 1% zurückgegangen ist. Die Zahl der wirklich politischen Flüchtlinge, die bleibt. Derjenige, der während des Nazi-Regimes an Leib und Leben gefährdet war, der ist über die Grenze. Und derjenige geht unter allen Umständen auch aus der Ostzone über die Grenze zu uns. Aber es kommt darauf an, nicht unnötig die Leute aufzufordern, das, was sie haben, zu verlassen, es gegen Schlechteres hier einzutauschen, nicht im gesamtdeutschen Interesse die innere Widerstandsfront in der Ostzone zu schwächen, der Ostzone damit wirtschaftspolitisch zu helfen und die Bundesrepublik immer mehr unfähig zu machen, sich zu konsolidieren und immer mehr anfällig zu werden aufgrund der Agenten, die gleichzeitig eingeschleust werden für die Ostzonenpolitik. Das ist das Problem, wie wir es sehen. Bitte. Montag Angestellter, der Sohn von Fridtjof Nansen, hat sich die größte Mühe gegeben, der Weltöffentlichkeit klarzumachen, dass das Flüchtlingsproblem von Deutschland allein nicht gelöst werden kann. Hat er irgendeinen Erfolg gehabt? Besteht irgendeine Aussicht, dass das Ausland uns in dieser Frage helfen wird und kann. Ich habe am Freitag vor dieser Woche eine lange Konferenz mit einem Mitglied des eben neu konstituierten Präsidiums des Deutschen Roten Kreuzes gehabt, Gräfin Etta Waldersee. Es wird zurzeit von Frau Gräfin Waldersee eine große Denkschrift ausgearbeitet, die dem Internationalen Roten Kreuz unterbreitet werden soll. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir leben hier manchmal in Illusionen, wenn wir uns nicht klar machen, mit welchem Widerwillen die Welt heute noch alles aufnimmt, was von Deutschland ausgeht. Beachten Sie doch bitte, dass diese Flüchtlingsfrage in der Nachrichtengebung schon, wenn ich mich so ausdrücken darf, an der Wurzel vergiftet worden ist. Als man in Potsdam über die Dinge sprach, da wussten die Engländer beispielsweise noch nicht einmal genau, ob es sich um die Glatzerneise oder um die Görlitzerneise handelt. Das ist ihnen dann erst auf der Landkarte gezeigt worden. Und als nach dem Wechsel des Kabinetts die Arbeiterminister die Flüchtlingsströme sahen und Mr. Eden fragten, was habt ihr denn da gemacht? Ja, das wissen wir heute aus der Memoirenliteratur, nicht wahr? Dann hat Mr. Eden mit der Achsel gezuckt und hat gesagt, ja, so genau sind die Dinge in Jalta nicht besprochen worden. Und das sitzt heute im Bewusstsein des Auslandes. Und das Zweite, man hat den Amerikanern gesagt, 9,5 Millionen Fremdarbeiter gehen aus Deutschland heraus, Deutschland wird mächtig entlastet. Und hereingeschickt werden ein paar hunderttausend Nazis, mit denen man in der Tschechoslowakei und in Polen nichts mehr zu tun haben will. Dass es dann 10 bis 12 Millionen geworden sind, das hat man natürlich von sowjetischer Seite verschwiegen. Aber die Vorstellung, dass Deutschland 9,5 Millionen Fremdarbeiter losgeworden ist und nur ein paar hunderttausend Nazis hereingeschickt worden sind, die sitzt im Bewusstsein des Auslandes. Und deshalb, so verdienstvoll die Arbeit von Gollancz ist, so verdienstvoll die Bemühungen einiger amerikanischer Komitees sind, die Aufgabe, die öffentliche Meinung der Welt richtig zu informieren, die muss jetzt von uns erst noch gelöst werden. Das hat das Internationale Rote Kreuz eben begonnen. Und sehen Sie, ich würde sehr gerne Ihre Meinung darüber hören. Sollen wir in Vorschläge, die jetzt formuliert werden, beispielsweise die Forderung aufnehmen, dass die deutschen Flüchtlinge den internationalen Status eines Flüchtlings bekommen? Nein. Ja, ich höre schon nein. Wir neigen auch der Meinung zu, dass wir diese Forderung nicht aufnehmen sollen. Dass wir überhaupt wenig über die Frage der Staatsangehörigkeit, die auch hier schon einmal angeklungen ist, die wir rein praktisch durch Wahlgesetz und so weiter von Fall zu Fall lösen wollen, sagen, sodass wir praktisch auf die Dinge eingehen. Welche Auslandshilfe kann beispielsweise im Rahmen der ERP-Mittel für die Aufgabe, die hier vor uns steht, gewährt werden? Ich muss doch ganz kurz noch was dazu sagen. Die Erkenntnis, dass wir das Flüchtlingsproblem nicht aus eigenen Kräften lösen können, ist heute allgemein gut. In einem Gespräch, das vor kurzem über Radio Frankfurt ging, hat auch Herr Minister Alberts festgestellt, selbst wenn alle Aufnahmekapazitäten in Deutschland erfüllt werden und ausgenutzt werden, ist es nicht möglich, ohne ausländische Hilfe das Flüchtlingsproblem zu lösen. Trotzdem vertritt Herr Minister Alberts den Standpunkt, kommt alle herbei. Ein absoluter Widerspruch. Solange die Auslandshilfe nicht so weit schon vorangeschritten ist, dass wir wirkliche Ergebnisse sehen, können wir ein politisches Kommt herbei nicht billigen. Nun zur Auslandshilfe, das interessiert vielleicht allgemein noch. Im September letzten Jahres war die erste amerikanische Kommission des Kongresses hier. Die Ausarbeitung ist fertig. Am 24. März dieses Jahres wurde ein ausführliches Kommuniqué, ein Bericht von 64 Seiten, dem amerikanischen Kongress vorgelegt und vom amerikanischen Kongress gebilligt. Die Schrift wird bis in ungefähr 4 Wochen allen Abgeordneten, allen Parlamentariern in ganz Deutschland, allen Regierungsmitgliedern zugestellt sein. Es wird, glaube ich, hier nicht der Platz sein, darüber zu sprechen, aber insofern berührt sie doch unsere Frage. Solange wir nicht die wirksame Hilfe haben, bleibt es eben doch dabei, dass wir nicht von uns aus, ohne dass eine dringende Notwendigkeit besteht, eine große Zahl von Menschen hinzunehmen können, weil wir, wie wir ja feststellen, nicht mal jetzt in der Lage sind, das Problem zu lösen. Gartenmeisterin Turscher, ich bin Westvertriebene aus Lothringen. Ich möchte nur eins mal hier zur Debatte stellen. Als Auslandsdeutsche steht man hier zwischen all den anderen Vertriebenen. Wird niemals erwähnt, dass wir auch Westvertriebene innerhalb der Bundesrepublik haben. Ich möchte nur mal das eine sagen. Frankreich, unser westlicher Nachbar, hat Nachfahren der Batschka und Banat-Lothringer, die vor 200 Jahren ihres Deutschtums wegen dorthin ausgewandert sind aus Lothringen, zurückgenommen in die leeren Räume in Lothringen, Elsass und Frankreich. Wäre es da denn nicht möglich, dass man uns, die wir Hab und Gut und alles drüben gelassen haben, dass man uns wieder zurückwandern lässt? Bitte. Mein Name ist Mohr. Es ist mir aufgefallen, dass vorhin die schlechte Information der westeuropäischen Politiker hervorgehoben wurde. Die Heimatvertriebenen und die Ostdeutschen überhaupt sind der gegenteiligen Ansicht. Es ist bekannt und auch schon mit Literatur zu belegen, dass man in Potsdam durchaus klar gesehen hat. Und Churchill und die anderen Vertreter haben damals geglaubt, es ihren östlichen Verbündeten nicht zumuten zu können, die Deutschen überhaupt noch dort zu lassen. Es waren also nicht einige hunderttausend Nazis, sondern es waren, mit nackten Worten gesagt, alle Deutschen, die man loswerden wollte. Diese Westalliierten haben eine höhere Schuld als die Ostalliierten, denn die Ostalliierten haben kein Hehl daraus gemacht, dass sie autoritär alles herauskriegen wollten. Die Westalliierten aber sprachen vom Atlantik, von der Atlantikerklärung, von der Selbstbestimmung der Völker und von ähnlichen Dingen und haben dann doch unterschrieben. Ich glaube, das Problem liegt dahin, dass wir Deutschen nicht die Macht haben, die Welt an ihre Verantwortung zu erinnern. Sehr richtig. Wir können hier als schwache, zusammengeschlagene mitteleuropäische Republik diese Aufgabe, das ist ja einhellig heute herausgehoben worden, gar nicht lösen. Unsere Aufgabe, und da möchte ich Herrn Dr. Brill zustimmen, ist es, die richtige Nachrichtengebung, die richtige Propaganda, das heißt die Wahrheit in der Welt helfen zu verbreiten. Allerdings gehört dazu auch, dass die westdeutsche Bevölkerung bereit ist, ihr Teil zu leisten für die Aufnahme der Deutschen. Das heißt, sie muss sich zunächst mal bereit erklären, wirklich einen Lastenausgleich schon in der Weise herbeizuführen, dass sie die 8 Millionen Flüchtlinge, die hier schon sitzen und die westdeutsche Wirtschaft durch ihr Dasein belasten, vielleicht auch noch um eine weitere 500.000 erhöht werden. Das ist natürlich bitter, wenn man weiß, dadurch wird der Lebensstandard gesenkt. Aber nur dann geht es. Der Lastenausgleich kommt zuerst, nämlich die Aufnahme derjenigen, die ihre Forderung dann noch mit anmelden werden. Dann kommt der finanzielle Lastenausgleich, Befriedigung dieser geringen Forderungen und gleichzeitig Propaganda in der Welt, dass uns geholfen wird. Geschieht das nicht, brechen wir so oder so zusammen. Sie ging noch heftig weiter, diese Diskussion. Sie hörten eine Aufzeichnung aus dem Sendesaal des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1950, vom 28. April. Das waren unsere Archivschätze heute. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.